Laut lesen und lernen. Arbeitest du bei der Zeitung? Gehst du zu Fuß oder fährst du mit dem Bus? Geht es bei Ihnen auch am Mittwoch? Können Sie auch am 17.8.? Tut mir leid, da habe ich schon einen Termin.